Ein Punkt, den ich vielleicht stark machen wollen würde, ist ein Bezugspunkt von Feminismus und oder feministischer Kritik und Materialismus. Und das ist ein Punkt, der irgendwie mir jetzt einfach zu kurz kam. Und das ist der Körper, der sexuelle, geschlechtliche Körper, über den man ja reden müsste, als basales Moment des Subjekts. Und gerade auch, weil der Körper ja eins der Kampffelder ist, wo Materialismus und Poststrukturalismus ja auch irgendwie sich begegnen, oder beziehungsweise wo ja gerade Butler sehr viel zuschreibt zum Thema Materialisierung und so weiter. Und da würde ich gleich noch einen zweiten Begriff anführen, nämlich den Begriff des Leibes, und würde aus der kritischen Theorie heraus den Begriff des Leibes stark machen wollen, weil in diesem Begriff sich ja dann auch reflektiert, zum Beispiel die Dialektik von Natur und Gesellschaft am Menschen, solche Fragen wie eben in der tiefen Struktur des Subjekts Gesellschaft sich verankert, wie sich auch sowas wie Nicht-Identität von Natur am Menschen sich erhält und so weiter. Und am Körper, am Leib kann man ja auch immer dann nachvollziehen sozusagen, diese beiden nicht identischen Ebenen, mit denen man arbeiten muss im Materialismus. Und das ist zum einen eben eine subjekttheoretische Ebene, die du, Koschka, ja schon erwähnt hattest. Da ist, glaube ich, dann ganz wichtig, auch einfach die Psychoanalyse halt ins Boot zu holen, also sich anzuschauen, wie wirklich in der tiefen Struktur des Subjekts halt am konkreten Individuum halt, ne, Gesellschaft vermittelt wird und auch ein Geschlecht vermittelt wird, geschlechtliche Praxen vermittelt werden in die tiefen Struktur. Und die zweite Ebene ist natürlich dann immer dann die gesellschaftstheoretische Ebene. Und diese beiden Ebenen muss man dann eben an so einem Thema, an so einem Gegenstand wie dem Körper oder Körperverhältnis eben dann zusammendenken. Und ich denke, dass da eben dann, wie gesagt, die Psychoanalyse zum Beispiel oder die kritische Theorie des Subjekts, also so Namen wie Lorenzer, Klaus Horn und so weiter, die ja irgendwo auch so ein bisschen aus der Generation der 68er rausgewachsen sind, dass die wichtig sind. Wenn man über Körper redet, dann gibt es auch eine Dialektik. Man muss aufpassen, dass man nicht übergreift auf etwas, was vielleicht der Theorie entgegenstehen könnte. Das wäre dann ein theoretischer Übergriff. Vielleicht ist am Körper etwas, was man nicht theoretisieren sollte. Es sei denn, man tut es im Übergriff. Also es ist jetzt gar kein Einwand oder so etwas. Und wenn man heute über Körper redet, dann muss man ja, und da geht man ja doch, denke ich, von Foucault aus, dann braucht man die Kategorie der Körperbewirtschaftung. Wenn man heute etwas Relevantes über Körper sagen will, nicht einfach jetzt hier, ja, hast du ja auch gar nicht gemeint, Selbsterfahrung oder so, denn wo heute der Körper wichtig ist, das ist, dass er bewirtschaftet wird in jeder Hinsicht. Und das sind zum Beispiel Dinge, die mit der unmittelbaren Erfahrung gar nichts zu tun haben. Denk an die Organspenden, denk an die Bewirtschaftung des Körpers, denk an die Sterbehilfe in einem Kontext, der immer als in einem freien Subjektraum postuliert wird und in Wirklichkeit genauso ja einfach die heutige Weise ist, den Körper nicht mehr auszusparen, wenn es um Verwertung geht. Das ist, da müsste unbedingt ungeheuerlich drüber nachgedacht werden, aber in einem solchen integrativen Zusammenhang, wie ich meinte, dass bei der MeToo-Geschichte nicht nachgedacht werden kann, die nicht eigentlich nicht geführt werden kann, ohne dass über den alten Begriff der Kulturindustrie geredet wird. Es kann nicht das eine auf Kosten des anderen beredet und bedacht werden. Ich habe wieder gelacht. Heute zum ersten Mal habe ich in der Zeitung gelesen, dass bei der Missbrauchsgeschichte der katholischen Kirche, und ich bin ein altes katholisches Kind, auch das noch, ich habe drauf gewartet und ich habe gehofft, es kommt heute nicht, aber heute kommt es natürlich, dass in einem Halbsatz mal auftaucht, nicht der Papst muss noch mehr in sich gehen und der Missbrauch muss noch mehr aufgearbeitet werden, sondern es muss mal ans Zölibat gedacht werden, als ein Konstruktionskriterium für Priester. Ist ja trivial. Ne? Ist ja unglaublich trivial, aber die gesamte Geschichte ist ohne diesen Begriff durchgeführt worden. Die Kritik ging immer in eine andere Richtung, nämlich Aufarbeiten. Nein, Aufarbeiten der Konstruktion des Priesters. Das ist doch ganz einfach. Und dass man wirklich versucht, den Punkt zu erwischen, über den man nachdenken muss, ohne etwas anderes abzuspalten. Das ist ja immer, es ist immer, wenn ich eine Bewegung habe, dann wenn es vorwärts gehen will, dann tue ich es auf Kosten dessen, da bleiben nicht nur dunkle Stellen, sondern indem ich vorwärts gehe, schaffe ich dunkle Stellen, sonst ginge es nicht vorwärts. Und irgendwann kommt jemand und sagt, es ging ja gar nicht vorwärts, denn da sind ja die dunklen Stellen. so ist der Verlauf. Aber man muss es doch einmal sich überlegen, worüber schweige ich einfach lauthals, um etwas anderes zu profilieren. Und da sollte man drüber nachdenken. Und da in diesem Zusammenhang finde ich den Körper unglaublich wichtig. Ja, vielleicht nicht nur, worüber man sozusagen schweigt, sondern wo man noch gar nichts sagen kann, weil der Körper, der Leib ja etwas ist, was sich eben dem Sprachlichen ja zum Teil entzieht. Und das ist ja dann genau der Punkt vielleicht, wo man dann auch solche Theorien wie Judith Butler halt kritisch irgendwo, oder da, wo man da irgendwo kritisch ansetzen kann und sagen kann, naja, das, was Butler da macht mit dem Thema der performativen Materialisierung, dass dann genau das, was am Leib, am Körper eben nicht im Sprachlichen aufgeht, das entgeht ihr halt, das entgeht Butler halt. Und das sind halt wichtige Punkte, wenn wir über geschlechtliche Körper, über Begehren, über Trieb und so weiter reden. Und zugleich sind es ja Momente, die einerseits total natürlich auch vergesellschaftet sind, ja, gesellschaftlich vermittelt sind und immer auch Herrschaft bedeuten. Zugleich ist am Leib aber immer auch irgendwas Widerständiges. Ne? Der Leib ist ja letztlich irgendwie das Basale, was irgendwo auch Glück und Leid ausmacht. Und am Leib bleibt irgendwo auch immer ein Moment von Unverfügbarkeit und von vielleicht von Momenten, wo auch irgendwo Kritik sich dann auch festsetzen kann und es vielleicht noch Möglichkeiten gibt, irgendwie so zumindest irgendwie Residuen oder Möglichkeiten von Autonomie zu finden. Ja? Nicht im großen Entwurf, sondern vielleicht wirklich in sowas wie in einem leiblichen Glück oder so. Ja, der Sommer war ja so heiß und ich bin jeden Tag in Kreuzberg ins Prinzenbad schwimmen gegangen und habe mir Körper angeguckt. Das ist deshalb auch nicht ganz unwichtig, dass ich gesagt habe, ich bin ein katholisches Kind gewesen. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr, sehr streng aufgewachsen. Und jetzt bin ich da oft und abgeschwommen und habe geguckt, habe an die Lascaux-Zeichnungen, die mir Rita Bischof noch mal gezeigt hat, gedacht und habe verglichen die Lenden der Lascaux-Tiere mit den Lenden der Männer, die da, das ist Kreuzberger Spezialität, am Beckenrand ihre gymnastischen Übungen machen. Und dann habe ich mir angeguckt, die Überfülle unglaublich dicker arabischer Männer, junger Männer. Und während ich so hin und her schwamm, habe ich gedacht, sie müssen ein arabischer Mann sein. Das hatte ich gerade aus einem Schulzusammenhang, wo ein Mann zur Schulleiterin gesagt hatte, wie reden Sie mit einem arabischen Mann? Und die Frau sehr selbstbewusst sagte, wie ich mit einem deutschen Mann reden würde. Ja, da habe ich also an diesen arabischen Mann gedacht und habe gedacht, wie geht es ihm mit seinem Körper? Er wird nie seinen Penis sehen. Es sei denn, er guckt im Spiegel. Und da habe ich mich dann so eine Weile damit beschäftigt und nachher habe ich gedacht, ach, wie bin ich eigentlich als Frau aufgewachsen? So anders war das auch nicht. Und so wie es im Grimms Märchen heißt, nachdenksam. Ne? Die machen, was sind das für Sachen, sagt die Maus, was sind das für Begriffe, die machen mich so nachdenksam. Habe ich mich nachdenksam mit dem Körper beschäftigt und auch ein bisschen gespannert und mich gefreut, dass da etwas auftauchte, was ich nicht gleich mit geübtem analytischen Griff erledigen kann und wegkriegen kann, sondern ich habe es reingeholt erst einmal in meine Wahrnehmung und wirklich als ein Kind, was regelmäßig zur Beichte ging, war da unendlich viel reinzuholen, heute noch. In dem Moment, wo wir das aber alles verarbeiten und sagen, es bietet meinem Verstand gar kein Hindernis, ne? Es ist kein grundsätzlich, es ist keine transzendentale Schranke, dann habe ich es verloren. Es gibt Formen nachzudenken, die ein bisschen vorbehaltlicher sind, vielleicht. Das ist ein Thema, der Körper. Kann ich noch mal kurz eine Nachfrage stellen? Das würde mich sehr interessieren. Also wenn man noch mal auf den Materialismus und die Transzendenz, das ist ja ein höchst spannendes Verhältnis. Kannst du das? Ja. Aber kannst du vielleicht noch ein Wort darüber verlieren, was du mit Transzendenz meinst? Das Transzendentale, eine Sache von ihrer Grenze her betrachten. Ich betrachte sie nicht von innen. Das ist ja auch wirklich jetzt sehr lustig gewesen, dass man von innen her Feministin sein kann. Ist für mich genauso erstaunlich, also wie eine Tatsache, so wie die Tatsache, dass ich geboren bin. Das ist für mich erstaunlich. Oder ich kann eben es immer als ein Gewordensein betrachten. Dann gehe ich auf dem Mäuerchen außen rum und gucke mal nach innen und dann gucke ich mal nach außen. Und in dem Falle jetzt bei der Argumentation ist außen eben der alte Materialismus, sagen wir mal, insofern es in einem linken Kontext abgehandelt wird, wären ja auch andere Kontexte denkbar. Und wenn ich nach innen gucke, dann ist es der Feminismus. Und ich habe eigentlich nur Freud gelernt. Und im ganzen Freud gibt es nicht einen positiven Begriff, es gibt nur negative Begriffe. Dass ich gucke, wo ist die Grenze eines Begriffs, wie ist er geworden, und dann wird nie mehr, es wird daraus nie mehr in dem Sinne ein positiver Begriff. Aber ich kann natürlich immer, bis ich tot bin, drüber nachdenken. Aber es ist nie etwas, das kann, wo der goethische Satz gilt, das kann man getrost nach Hause tragen. Das gibt es nicht. Das will ich auch nicht mehr. Einmal katholisch gewesen und nie mehr was anderes geworden. So, ja. Aber bis auf den Tod drüber nachdenken, ist ja auch, wäre jetzt so ein bisschen, also ich muss halt wieder aus meiner feministischen Perspektive argumentieren, wäre ja ein bisschen traurig. Also, weil es ja eben gesellschaftlichen Handlungsbedarf gibt. Also für mich ist das halt in den letzten Jahren halt immer wichtiger geworden zu gucken, ja, verflucht, was kann man denn halt machen? Also wie kann ich eine feministische Theorie formulieren, die halt eben zum einen diesen notwendigen Abstand von der Welt hat, diese Grenzgänge, eine bestimmte Art von Autonomie, die für mich eben auch wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Theoriemachen bedeutet, und zum anderen aber genau das praktisch werden beinhaltet, weil ich ja also als Feministin diesen politischen Anspruch habe, dass ich denke, das ist ja scheiße mit dem Geschlechterverhältnis. Und das, also ich würde das durchaus als eine Selbsterfahrungskategorie auch sehen, also weil es war ja für mich scheiße und ich sehe ja auch, dass es für alle anderen scheiße ist, und dann versuche ich das auf einen Begriff zu bringen, was eben dieses Frau werden oder Frau sein bedeutet, und vielleicht in Analogiebildung, was Männlichkeit bedeuten könnte, die ich ja quasi als Äußeres erfahre, aber eben auch als inneres Begehren, eben dieses autonom, unabhängig, frei zu sein, also frei über die Welt nachzudenken. Also wie komme ich denn von dem einen zum anderen? Das wäre ja gerade aus einer materialistischen Perspektive das ungeheuer Unbefriedigende, zu sagen, ich will Theorie machen und irgendwann sterbe ich über den Betrachtungen, die ich mache. Was du geschildert hast, ist doch Praxis. Das ist doch Praxis. Auch wenn man dabei nachdenkt bei der Praxis, ist es doch Praxis. Und Theorie ist ungefähr da, wo der Kant über die reinen Vernunftideen reden. Da ist Theorie. Die tut doch der Praxis gar nichts. Die sagt doch gar nicht, du sollst dich nicht engagieren oder so. Aber ich denke, es gibt schon Ebenen der Theorie, also jetzt der praktische Verstand. Das ist doch bloß, da reden wir eben über Verschiedenes. Und ich habe deshalb ein bisschen polemisch damit aufgehört, dass ich sage, ich mag nicht die Inanspruchnahme der Theorie, den Übergriff auf die Theorie durch die Praxis. Wie umgekehrt, ich auch nicht will, dass die Theorie auf die Praxis übergreift. Ich will, da ein bisschen Ordnung ist im Kopf. Und dann kann man doch sagen, das eine Leben, das ich habe, verbringe ich so und so. Ich sage ja auch nicht, 30 Jahre Schuldienst war jetzt alles für den Arsch. Ne? Das habe ich nur getan, um Geld zu verdienen. Ist doch nicht wahr. Das war doch Leben. Das war doch konkretes Leben. Aber Nachdenken, ich habe auch nie über die Schule nachgedacht. Nachdenken im strengen theoretischen Sinne ist etwas anderes. Und ich mag diese Übergriffe dieser beiden Bereiche aufeinander nicht. Und da denke ich, die führen auch zu Verdruss, weil man ständig Aporien produziert, die man sich eigentlich prima sparen könnte. Man bekennt sich einfach zu dem, was man macht, dann ist gut. Aber die Rückanbindung, ich glaube, die ist nicht nötig, und sie führt auch in Widersprüche, die den Ruhm der Vernunft nicht vermehren, nicht vergrößern. Ja, also das, was du mit dem Verdruss über die Übergriffigkeit meinst, das verstehe ich, glaube ich, ganz gut. Mir fällt da jetzt auch mal noch mal ein Anekdötchen ein, das war aus einer Beschreibung einer sozialistischen Jugend, in der die Protagonistin halt ins Ferienlager fuhr und halt da so mittelglücklich war und abends in ihrem Bett lag und Tagebuch geschrieben hat, und dann kamen da die Gruppenleiterin hat irgendwann gesagt, wir kassieren dein Tagebuch jetzt ein, damit wir da irgendwie was draus machen können, weil du hast ja immer aufgeschrieben, was passiert ist. Und dann können wir da so eine Wandzeitung basteln, weil du hast es ja dokumentiert. Und sie halt damit zu tun hatte, ihre Negation zu formulieren, warum sie es einfach blöd fand. Also halt nicht nur, weil da drin stand, dass sie, was weiß ich, in Thorsten vom Nebenzimmer verliebt war, sondern dass es ihr eigenstes war und eben nicht dieser Art von Praxis dienen sollte. Und diese Übergriffigkeit meine ich auch nicht, sondern halt den Anspruch, halt das, was Theorie ist oder halt ja auch eine Praxis des Theoriemachens mit einer praktischeren Praxis noch zu vermitteln. Also, oder für mich ist halt Theoriemachen halt so ein, eben auch so ein zur Welt kommen, also mich ins Verhältnis setzen zu den politischen Verhältnissen, zu der Gesellschaft, wie sie ist, also sie zu verstehen und halt als kritischer Mensch in ihr Leben zu können, mich in Verhältnis zu setzen zu den anderen Leuten, die zufälligerweise auch Frauen sind und halt nicht nur in theoretisches, sondern durchaus auch in ein libidinöses Verhältnis oder in Verstehen, was da passiert und in einer anderen Ebene von Literatur, aber dass ja Theorie irgendeine Art von mit anderen Menschen sein bedeutet, irgendwie drauf einwirken auf das, was passiert, Stellung beziehen zur Welt und darin eben auch mich streitbar oder verletzlich zu machen damit und halt nicht nur so ein etwas, was halt nur für mich ist, sondern also eben kein Tagebuch schreiben quasi, sondern irgendwas machen, was eben sagt, ich bin da und ich will objektiv sein und wenn ihr das nicht falsch findet, dann müsst ihr euch halt mit mir streiten und aber über diese theoretische Auseinandersetzung kann das hoffentlich oder im günstigen Falle passieren, dass man sich halt in ein gutes Verhältnis setzen kann zu dem, was halt realpolitisch passiert, also sei es eben zu dem, also ganz banal, welche Partei würde ich wählen, um das Schlimmste zu verhindern oder sowas? Oder würde ich halt eine Petition für das Kopftuchverbot für minderjährige Mädchen unterschreiben oder mache ich das tunlicherweise nicht? Also ich finde, dazu muss eine feministische Theorie auch irgendwie taugen, dass ich sie halt als Handwerkszeug nutzen kann, um irgendwie dazu ein Verhältnis zu gewinnen. Wenn man eure beiden Texte liest oder beziehungsweise heute Morgen vielleicht bei Radio Kovacs reingehört hat, bei dir, Koschka, gibt es ja ganz stark das Konzept der Schwesternschaft, was du vertreten hast, wo du gesagt hast, sozusagen dieser Begriff solidarischer Schwesternschaft, egal sozusagen wie gemacht und egal mit wie viel Leinserfahrung diese weibliche Subjektivität ist, man kann sozusagen dieses Konzept Frau dann nutzen in diesem Konzept der Schwesternschaft, um quasi praktische Eingriffe zu machen. Und Ilse hingegen hat heute Morgen auf Radio Korax das so formuliert, ihr Programm ist, die weibliche Subjektivität genauso ideologiekritisch zu betrachten und zurückzuführen auf die Bedingungen, unter denen sie entstanden sind, wie die männliche. Das schreibst du ja auch in deinem Text, der jetzt schon so wesentlich älter ist. Aber da wäre ja sozusagen die Frage, ist da sozusagen oder geht das überhaupt zusammen? Also wenn du sagst, sozusagen musst es nehmen, wie man es real vorfindet, um daraus sozusagen ein praktisches Konzept auch zu machen in so einem, wie auch immer, politischen Kampf. Stört da nicht so eine Ideologiekritik, wie sie Ilse betreiben möchte oder wie sie formuliert hat programmatisch? Das vielleicht als Frage an euch beiden und vielleicht kannst du ja zuerst dazu was sagen. Nein, um Himmels Willen, sie stört überhaupt nicht. Sie ist total nötig. Also ich habe dieses Konzept der Schwesternschaft gerne diskutieren wollen, weil das ja so ein wesentlicher Terminus der zweiten Frauenbewegung war. Also und dass das halt plötzlich möglich geworden ist, seltsamer und auch wunderbarerweise in einem patriarchalen Gesellschaftszustand, dass Frauen also auf diese Weise geschafft haben, sich aufeinander zu beziehen, halt in dieser Schwesterlichkeit, also als was, und sich halt als Gleiche, als Sehnsüchtige, als kritische Menschen wahrzunehmen und dass da halt Potenziale von Subjektivität freigelegt wurden, die es halt vorher in Beziehungen zwischen Frauen oder in den Beziehungen zwischen Frauen und Männern, dass die kaum möglich waren, sei das halt in Liebesbeziehungen zwischen Frauen und Männern, ich glaube auch nicht in Mutter-Tochter-Beziehungen oder in Freundinnen-Beziehungen, dass da halt, ich denke, dass da wirklich dieses historische Moment der zweiten Frauenbewegung reingekommen ist, dass das möglich gemacht hat. Und aber ich würde es ja, denke auch, dass es nützlich ist, sich daran zu erinnern, dass das stattgefunden hat, aber dass es ja gleichermaßen auch kritisiert werden muss. Also was ich ja in dem Artikel eigentlich auch gemacht habe, so dieses, dass so Schwesterlichkeit ja auch also dass die einen ungeheuren Druck erzeugt hat, also so ein und dass sie eben zum Beispiel keine Hierarchieunterschiede verträgt. Also es ist in Feministinnen und überhaupt Frauen, glaube ich, aufgrund der weiblichen Sozialisation immer unglaublich schwer gefallen ist, Autorität und Hierarchie zu ertragen oder und die nicht als was als was gänzlich Unweibliches oder Schlechtes abzulehnen. Und ich würde mich auf den, ich beziehe mich auf den Begriff der Schwesterlichkeit auch nicht so, dass ich den jetzt verwende ich rede meistens von Genossinnen, das finde ich angemessener. Also ich denke, also ich komme dahin nicht zurück und die Frauen, mit denen ich feministisch zusammenarbeite, auch nicht so richtig. Also was man jetzt an so ganz banalen Sachen ausführen könnte, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit meinen Genossinnen eine Spekulumgruppe zu gründen. Das wäre einfach keine Form der politischen Auseinandersetzung, die ich suchen würde, oder das würde meine Körpergrenze oder mein feministisches Bedürfnis nicht treffen, obwohl ich es auch schade finde, dass das nicht passiert. Also das ist ja gerade so dieses wirklich auf den eigenen weiblichen Körper einzulassen, das möglichst und das vielleicht noch auch in Gesellschaft anderer Frauen, dass das noch immer kein Punkt ist, der irgendwie geklärt wäre oder der historisch überholt wäre. Das glaube ich überhaupt nicht. Und trotzdem hätte ich keine Lust drauf. Genau darum bin ich da eher bei dem Genossinnenbegriff, weil der halt ein bisschen weiter ist oder mehr halt so diese politische Solidarität ins Auge fasst und ich ja trotzdem großen Wert darauf lege, halt auch diese libidinöse Komponente zu betonen. Also weil ich, und das ist vielleicht auch so ein Unterschied zwischen uns, so davon ausgehe, wenn ich Feministin bin, dann geht es mir um mein eigenes Frausein, aber ich will auch was von anderen Frauen. Also ich will wissen, was andere Frauen denken, ich will wissen, was andere Frauen, ob sie bestimmte Sachen genauso sehen wie ich. Ich will auch eine bestimmte Art von Nähe und Zuneigung und Solidarität und Bezugnahme, die nicht so einfach möglich ist in der Welt, wie sie halt ist. Also ich denke, dass Frauenbeziehungen nach wie vor sehr geprägt sind durch Konkurrenz, durch die Hierarchisierung zugunsten von den Beziehungen zu Männern, weil die ja total Status konstituierend sind, also mit welchem Mann und auf welche Weise ich da zusammen bin. Und genau, also darum ist mir der Aspekt des Libidinösen durchaus wichtig, der in diesem Begriff der Schwesterlichkeit so stark ist, aber ich verwende den nicht für mich selber oder meine politische Praxis. Schwesterlichkeit müsste sich ja auch ein bisschen messen an der Brüderlichkeit. Angefangen von Freud, Totem und Tabu, die Brüderhorde, ne, die den Papa umbringt und sich dann die Hände reicht und sich so richtig als Brüder fühlt. Das ist ein Kriterium, das ist ein richtiges Ding. Das andere bei der Brüderlichkeit, ein Begriff, der ja sehr in Anspruch genommen ist, das habe ich auch wieder von Caroline Alexander im Ersten Weltkrieg, die Nähe, die man empfindet, wenn man im Graben zusammensitzt, das ist eine erheblich größere Nähe als die, wenn man mit seiner Frau im Bett liegt. Und da werden Ideale mobilisiert, die in Ausnahmesituationen gehören und zu einem hoffentlich friedlicheren Leben überhaupt nicht passen und dort auch gar nicht realisiert werden können. Brüderlichkeit zehrt von Sexverbot, ist nämlich genau das, wo man nicht den Vergleich machen muss. Und wo man sich nicht bewähren muss, wo also eine erleichterte Bedingung, eine unglaublich erleichterte Lebensbedingung regiert, wo ich es mir gut sein lassen kann. Und wenn ich jetzt einen Begriff wie Schwesterlichkeit bilde, und den jubel ich dir jetzt gar überhaupt nicht unter, ne? Das war bloß das, was mir eingefallen ist. Ich habe eine Schwester, meine Mutter hatte eine Schwester, ihre Oma, ihre Mutter wohnte mit ihrer Schwester bei uns. Wir hatten also in drei Generationen dreimal zwei Schwestern unter einem Dach. Ich stehe dem Modell Schwesterlichkeit nicht so unbefangen gegenüber. Auch nicht als politische Kategorie. Ich muss da mich schwer am Riemen reißen, um da meine Unbefangenheit wiederherzustellen. Man muss nachdenken, man muss versuchen, den Begriffen einen Kontext zu verschaffen. Mal zu gucken, in welchen Kontext gehören sie? Wovon zehren sie? Zehren sie vielleicht von unsauberen Quellen, die ich gar nicht haben will? Will ich mich nicht an einen Begriff messen, der zum Ersten Weltkrieg gehört? Vielleicht will ich das ja gar nicht. Und eigentlich ist es trotzdem so schön, damit die Begriffe einen Halt kriegen und nicht nur so quasi so etwas falsche Leuchtkäfer sind, denen ich nachstiefle und es ist gar nicht das, was ich wirklich will. Dann dazu direkt eine Nachfrage. Und zwar, Sie hatten in Ihrem Input-Referat gesprochen, einmal von Reimplantierung von Begriffen und einmal von Rehabilitierung von Widersprüchen. Das hatte ich ein wenig so verstanden, dass die Reimplantierung eine Attestierung an den heutigen Feminismus sei und die Rehabilitierung von Widersprüchen Ihre Herangehensweise, vielleicht auch das, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für die sehr interessanten Beiträge. Ich habe eine Frage an Ilse. Weil mir eine Ausführung von dir nicht ganz klar geworden ist. Und zwar hast du auf eine Frage von Koschka geantwortet, dass für dich das Denken oder Formulieren, Schreiben als Frau sein eher zum Beispiel in den Romanen oder Gedichten Ausdruck gefunden hat, aber das Denken an sich, wenn ich das richtig verstanden habe, losgelöst davon stattfindet. Also dass du, wenn du denkst, nicht als Frau denkst, sondern frei denkst und das vielleicht auch an eine Sehnsucht des männlichen, neutralen Denkens angekoppelt ist. Und für mich stellt sich die Frage, woran machst du fest, dass es da einen Unterschied gibt? Also woran macht sich das für dich nicht als Frau denken fest oder wie denkst du, kann es das überhaupt geben in einer Welt, in der wir ja sozialisiert sind, in einer Geschlechtlichkeit? Nee, das soll ja kein Freiheitsmoment sein, sondern ist die determinante Frau. Die ist in meinem Kopf, wenn ich denke, nicht verankert. Was mir in mir den Verdacht geweckt hat, dass es vielleicht insgesamt eine männliche Form ist zu denken. Dass ich literarisch die Frau über die Frau schreibe, das ist völlig unfreiwillig. Da entdecke ich, dass es etwas gibt, dem möchte ich mal aufs Papier verhelfen. Und das tue ich dann in einer literarischen Form. Aber es ist jetzt nicht, das geht jetzt nicht mehr mit einer Behauptung einher, dass Denken geschlechtsfrei wäre oder irgendwas. Ich stelle das fest. Kann ja sein, wenn ich jetzt ewig Zeit hätte, mich zu entwickeln, dass ich dann ein weibliches Ich im Denken, ins Denken, bloß, das ist für mich außerordentlich hypothetisch, weil ich gewohnt bin, das ein wenig als Abstrich zu betrachten. So mit einem Nur zu versehen, das ist eine Altersfrage, nicht wahr? Die betrifft die Zeit, in der ich angefangen habe, denken zu lernen. Und dass ich dieses Nur partout nicht haben wollte. Es gibt andere Konstruktionen, da hat es vielleicht gar nicht diese Nurform. Maggie Nelson kann ich Ihnen nur empfehlen. Da fehlt, das ist radikal feministisch oder queer, nicht, wenn man, würde man sagen, und es fehlt nichts, es fehlt kein Mann, es fehlt überhaupt nichts. Die Frau ist total in ihrem Denken, aber es ist absolut feministisch. Bin ich absolut imstande, das zu sehen und das toll zu finden. Mein Abschluss, du machst den letzten Abschluss. Ich wollte bloß noch sagen, manches ist nachher eine Nomenklaturfrage, was du Theorie nennst, was ich anders nennen würde. Einfach eine Frage der Benennung. So wie ich manches vielleicht, was du materialistisch nennst, nicht so benennen würde, aber den Sachverhalt, den du schilderst, der ist ja deshalb doch trotzdem da. Aber wenn du sagst, du willst eine nicht ohne Theorie Praxis machen und das ausführst, dann könnte ich dir wahrscheinlich an vielen Stellen ein anderes Wort anbieten als Theorie. Theorie ist sehr stark besetzt als die Selbstreflexion der Theorie, die über sich selbst nachdenkt, um sich auseinanderzunehmen. Und da hast du einfach einen anderen, da käme ein etwas praktischerer Begriff hin, denke ich mal, um die Missverständnisse auszuräumen. Ja, wahrscheinlich würde ich das als Metatheorie beschreiben, was du gerade beschrieben hast. Ich finde die Frage auch sehr interessant, die du gerade gestellt hast und würde da gerne nochmal nachfragen, du hast es gerade genannt, also das waren die Bedingungen des Denkens, die du gelernt hast, als du angefangen hast zu denken, also die Art, wie du denkst. Also hängt das damit zusammen, dass das ja schon von einer ganzen Weile passiert ist, als das wahrscheinlich auch noch von einer weiblichen Studentin vielleicht auf andere Weise verlangt wurde, oder als es halt diese ganzen, zum Beispiel die feministischen Diskurse nicht an der Uni gab oder so. Und dass es halt da klar war, dass du genauso denken müsstest, wie halt deine männlichen Kommilitonen, dass da noch gar nicht die Rede war von einer Geschlechtsspezifik, sowohl in der Denkenden oder in ihren Voraussetzungen zu denken, wie auch in der Thematik, dass das dieser Zeit auch verhaftet ist? Ja, na, absolut. Aber das müssen wir ein ganz anderes. Und das würde ich auch gerne nochmal, da würde ich gerne zurückgehen. Das müssen wir, mit den Nazi-Eltern fertig zu werden. Nicht so zu denken, wie der glorifizierte Papa gedacht hat. Da, die Frauen, die spielten gar keine Rolle. Die Freiheit war ganz woanders. Die Freiheit war, nicht Nazi zu, das nicht zu verlängern. Und es dann auch noch zu erkennen, nachhaltig zu erkennen. Auch da kommt natürlich ein gewisses Ressentiment von mir rein, bei heutigen Debatten, weil ich denke, wo ist denn der Gesichtspunkt? Vielleicht gibt es ja, sagt ja jeder scheiß Liberale, nicht wahr? Wo gibt es denn, vielleicht gibt es ja doch noch was Wichtigeres zu bereden, als das, was die Feministinnen ununterbrochen bereden. Das ist ja natürlich ein blöder Satz, aber trotzdem steckt doch bei mir was drin, dass ich sage, die Prioritäten, das Denken müssen, spielte sich an einer ganz anderen Front ab. Und das ist eben pure Geschichte, nicht wahr? Also das ist wirklich die historische Differenz. Aber dann würde ich doch gerne wissen, was in diesen 35 Jahren, die zwischen ihnen beiden liegt, sich verändert hat, dass nun auch das Verständnis der Frau als Frau heute mehr eine Rolle spielt als zu ihrer Zeit. Die Nazi-Zeit ist entsorgt worden, um es mal unfreundlich zu sagen. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die sich verändert haben. Aber eine Sache ist, die Nazi-Zeit so ist es mit der Geschichte. Die ist nicht mehr im Fokus. Jetzt kommt es ja in anderer Form wieder und man wird sich damit beschäftigen und die Feministinnen werden genauso wie alle anderen Linken sich damit beschäftigen und sehen, was aus dem, womit sie sich gerne beschäftigen möchten, unter dem Druck der Entwicklung passiert. Aber das war ja damals ein binäres System, so wie früher Leute dachten, ist Frau und Mann wäre ein binäres System, so war das Nazi, Nicht-Nazi, war ein binäres System. Und das hat ja ganz stark den Diskurs bestimmt und das Denken bestimmt. Und das, so wie es real, historisch, in kürzester Zeit keine Rolle mehr gespielt hat, das ist ja historisch aufgearbeitet, dass das Hitlerreich durchaus nicht in den anderen Ländern die Bedeutung behalten hat, als etwas, was man absolut nicht will, sondern da ist die Geschichte genauso darüber hinweggegangen und die Sache ist verwertet worden. Aber das ist ja für das Denken, was sich selber irgendwo verortet, damals zentral gewesen. Und eine Kategorie wie Frau wäre eine Unterkategorie gewesen. Dass wir jetzt einen Haufen Kategorien haben, die eben horizontal sind. Und da ist natürlich der Strukturalismus hineingewandert. Und da spielt sich etwas wieder vom Verlust dieses einfachen binären Systems Nazi oder Nicht-Nazi. Und da gibt es ja massenhaft Gelegenheit nachzudenken, wie wir heute geordnet sind. Also was der Begriff der Ordnung, wie wir uns anordnen. Das sind ganz, ganz formale Überlegungen, wo man mal gucken kann, ah ja, hier die Ilse, die hat sich ganz anders, da ist die Ordnung im Kopf ganz anders. Und das ist ja für die Erziehung des Kopfes unheimlich gut, wenn man sich mit den Kategorien beschäftigt. Wenn ich recht zugehört habe, recht verstanden habe, lag deine Argumentation zugrunde immer eine Art Voraussetzung, nämlich die gesellschaftlichen Verhältnisse als Einheit, als Totalität. Und da wollte ich fragen, worauf du dich da beziehst. Also du meintest irgendwie auf Marx, du hattest Roswitha Scholt erwähnt und meine Frage ist, ob da nicht ein gewisses Problem entsteht, weil da doch so eine gewisse Naht, ein gewisses nahtloses Anschließen an das, was Marx und was meines Erachtens auch die WertkritikerInnen tun, sich vollzieht. Also dass man sich da nicht mehr die Frage stellt, leben wir eigentlich überhaupt noch im Liberalismus, also augenscheinlich nicht, in dem Marx noch gelebt hat. Genau. Also auf wen referierst du da oder wie denkst du dir das? Also ich habe den Begriff von Roswitha Scholz, die damit also beschreiben will, dass das gesellschaftliche Ganze halt zum einen der Kapitalismus mit all den Kategorien ist, die er eben so bringt, also der abstrakten Arbeit, dem Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital und dem Zwang, sich selber zu verwerten und auf der anderen Seite aber eben so dieser weiblich konnotierten Sphäre, also der Produktionssphäre und sie, das finde ich sehr interessant daran, betont halt die Gleichursprünglichkeit beider Sphären, also sagt, das Ganze wird halt nur gemeinsam wirksam. Und das eine ist ohne das andere gar nicht denkbar. Es ist nicht nur irgendwie die Typen müssen alle arbeiten gehen, dann müssen die Frauen die Hausarbeit machen, sondern also die männliche und die weibliche Sphäre haben sich quasi zusammen konstituiert als die Totalität der bürgerlich-kapitalistischen patriarchalen Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob ich da, ich denke sehr viel darüber nach, vor allem aufgrund meines Drängens nach, Mensch, man muss doch praktisch werden, das sehr kollidiert mit meiner alten Liebe zur Wertabspaltungstheorie, inwiefern ich darauf noch bauen möchte. Aber die große Stärke darin liegt eben, das unbedingte Bedürfnis daran, die einzelnen Phänomene, die sich in dieser Gesellschaft auftun und die gesellschaftlichen Verhältnisse miteinander zu vermitteln. Also dass das eben möglich sein muss. Also nicht, Roswitha Scholz hat dafür Formulierungen wie, sie will auf keinen Fall ein Ableitungsverhältnis statuieren, halt zu sagen, es gibt halt das binäre Geschlechterverhältnis und darum ist das so und so und darum sind die meisten Angestellten im Pflegesektor halt Frauen, sondern meint, man muss sich die Tatsache angucken, dass im Pflegesektor die meisten Angestellten Frauen sind und ich gehe davon aus, dass wir halt in einem binären Zweigeschlechterverhältnis leben, wie passt das halt zueinander, also wo kommt das zusammen, warum, oder das wäre jetzt halt, das kommt jetzt nicht von ihr, das würde ich sagen, wie kommt es, welche Entscheidung, welche gesellschaftliche Praxis bringt halt so viele Frauen dazu, diesen Beruf zu wählen, also was spielt da alles für eine Rolle in ihrer Sozialisation, in ihren Entscheidungsmöglichkeiten, in anderen Faktoren, die ja jetzt nicht nur Geschlecht sind, sondern zum Beispiel auch die Tatsache sein kann, dass da sehr viele Migrantinnen in dem Sektor tätig werden und das halt alles eben in einen Zusammenhang miteinander zu setzen und also wie sie dann, Roswitha dann ruft, dass es halt vor allem immer dialektisch vermittelt gedacht werden muss, die beiden Sphären, also dialektisch zu denken und also eben vermittelt zu denken, das ist so das Wichtigste, denke ich, am Beharren auf einer Totalität zu sagen, es gibt einen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang oder ein gesellschaftliches Ganzes und das möchte ich gerne im Blick behalten und das kann ich nicht in jeder in jeden Text, in jeder Minute auf den Punkt bringen, aber ich muss immer darauf verweisen, was dieser Gesamtzusammenhang gibt und ich muss immer den Anspruch an mein Denken haben, die Sachen, die ich gerade betrachte, damit zu vermitteln. So, ohne das halt als eine Chiffre fallen zu lassen. Es geht um eine Totalität, wissen wir alle, und dann weiter. Sondern das muss halt Teil des Denkens sein, zu sagen, ich gehe von der Totalität aus und das heißt, ich muss da ziemlich viel beachten, wenn ich theoretisiere auf sehr verschiedenen Ebenen. Nicht nur vermittelt über die Warenform, sondern auch eben auch über das andere. Also gerade die Tätigkeiten, die sich dem Verwertungszusammenhang entziehen. Also Fricke Haug hat dafür so einen ganz schönen Ausdruck gefunden, dass es den Roswitha Scholz auch aufnimmt, dass es halt die Logik der Zeiteinsparung gibt, die ja und der Rationalisierung, die den Bereich der abstrakten Arbeit und der Verwertung auszeichnen, dann aber die Logik der Zeitverausgabung, die man dann im weiblich konnotierten reproduktiven Bereich findet. Also wenn ich halt einen Krankenpflege oder ein Kind betreue, geht es nicht darum, Zeit einzusparen. Das kann man da halt total schlecht machen. Und wenn man es doch macht, was im Pflegesektor natürlich versucht wird, stößt das an sehr enge Grenzen und führt dazu, dass die Tätigkeit am Ende nicht mehr aufgeht, weil dann ist die gepflegte Person halt, was weiß ich, sehr unzufrieden oder das trägt halt dann zu ihrer Krankheit bei, weil es halt ja Menschen sind, mit denen man umgeht. Also gerade beides zusammen zu betrachten, die Produktionslogik und das Vorgehen der Reproduktion, was sich gewissermaßen der Logik entzieht und was schwer zu beschreiben ist. Also sie spricht da auch von der Schattenseite des Werts, also eine Art von innerer Dynamik der Dinge, die halt nicht rational logisch erklärbar ist. Das irgendwie ins Auge zu fassen, aber letztlich hängt es dann eben zusammen und kann nur existieren, weil andere Dinge sehr logisch funktionieren und beide Sphären setzen und bedingen einander. So. Du hast in deinem Anfangsteil gesagt, dass das Subjekt Frau als Schnittstelle fungieren soll, an dem alle Fragen verhandelt werden müssen. Und ich frage mich dazu, also generell ist das eine Frage an materialistischen Feminismus. Wofür dient an dieser Stelle die Einschränkung auf das Subjekt Frau? Warum nicht zum Beispiel, also wofür diese begriffliche Abgrenzung? Warum nicht zum Beispiel das Subjekt die vom Patriarchat Unterdrückten oder die FLTIs? Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, um 35 Jahre Queerfeminismus irgendwie mit einzubringen oder mit reinzudenken? Und ich verstehe das, wir werden in einem binären System großgezogen und werden zu Frauen und zu Männern gemacht. Trotzdem finde ich es bedenkenswert zumindest, ob es nicht an dieser Stelle eine Möglichkeit wäre, das irgendwie zu subsumieren und das mitzudenken. Ich glaube, gerade dieses Mitdenken ist halt so eine schwierige Sache, weil das ja also gerade nicht diesen Vermittlungsanspruch hat. Also was ich mit dem politischen Subjekt Frau meine ist oder betonen möchte, ist ja also eben dieses, was du ja gerade genannt hast, das aufgewachsen sein oder das ist verhaftet sein in einem binären System. Und Feminismus, denke ich, ist halt eine politische Bewegung, die sich halt dem Geschlechterverhältnis widmet und die halt die halt aus der Perspektive der Benachteiligten und Leidenden erfolgt. Und das ist im Patriarchat halt strukturell erstmal die Frau. Und ich glaube, die 25 Jahre Queerfeminismus kommen für mich an der Stelle rein in der Erkenntnis, dass halt eine weibliche Sozialisation oder ein weiblich zugeteilter Subjektstatus halt nicht in jedem Fall halt eine Frau hervorbringt. Also es ist ja eben eine Vielfalt von Geschlechtsidentitäten tatsächlich gibt, das ist ja einfach der Fall. Und dass ich das schon ziemlich spannend finde, warum da so viel Wert drauf gelegt wird und warum das für viele Leute so ungeheuer wichtig ist, eine andere Geschlechtsidentität halt außerhalb der binären Ordnung für sich zu statuieren. Und ich würde halt sagen, dass das identitätspolitisch also wichtig ist, das erstmal anzuerkennen, dass es so ist und dass es ja auch für zum Beispiel für Transleute was total wichtig ist, dass das eben auch anerkannt wird, dass sie eben die sind, die sie sind, dass es halt eine gesellschaftliche Resonanz erfährt und dass da eben halt nicht zuletzt, weil eben sehr viele Diskriminierungen damit verbunden sind. Und ich glaube aber, dass es nötig wäre, und das ist halt was Queerfeminismus nicht macht, diese nicht-binären Geschlechtsidentitäten oder halt die halt nicht Mann oder Frau sind, dass man die halt materialistisch auch wiederum verorten muss, also dass man die in eine Position bringen muss zu dem binären Geschlechterverhältnis. Aber dass halt keine Identität und keine Sexualität halt am binären patriarchalen Geschlechterverhältnis vorbeikommt. Und ich meine mit dem Subjekt Frau nicht, dass alle Feministen sich als Frauen identifizieren müssen und da halt so einen wahnsinnig positiven Bezug auf das Frausein haben müssen. Also das teile ich durchaus auch mit dir. Sondern dass sie sich aber eben dazu ins Verhältnis setzen müssen, dass wir halt in einer Zweigeschlechterordnung leben. Also dass man, dass es genau diese Verhältnisse sind, an denen wir uns abarbeiten müssen, dass es halt nicht funktioniert. Also Weiblichkeit und Frausein halt zu sagen, wir versuchen die aus dem Diskurs irgendwie rauszubekommen, weil Leute sich verletzt fühlen. Wir versuchen diese Analysekategorie zu ersetzen, weil bestimmte Leute da nicht mitgedacht werden. Also ich glaube, man muss diese Analysekategorie verwenden, solange es halt Patriarchat gibt, um das Patriarchat zu kritisieren. Und muss das dann vermitteln mit der Geschlechtervielfalt. Und das muss aber mit einer bestimmten das muss dann halt spezifisch erfolgen. Also ich glaube, dass man halt viel wieder rauskippt von der feministischen Analyse, wenn man jetzt überall Frau streicht und FLTI hinschreibt. Also muss halt wirklich sich angucken, was ist denn die Situation von Lesben im Patriarchat? Also was unterscheidet sie in ihrem Frausein nochmal von der Situation heterosexueller Frauen? Also was macht das mit einer Situation als Frau, wenn ich mich nicht erotisch auf Männer beziehe? Und bei der Situation von Transfrauen etwa, also wo man sich angucken könnte, was bedingt oder was macht die gesellschaftliche Situation der Transfrau aus, die eben deren Frau sein sich eben nicht aus einer Biologie oder aus einer weiblichen Sozialisation konstituiert, das aber trotzdem irgendwie da ist. Also wie gehen wir damit um? Wie kann das feministisch behandelt werden und die ja auch eine andere Diskriminierungsrealität zum Beispiel hat als eine Cis-Frau. Also ich glaube, dass es wichtig ist, sich diese Verhältnisse jeweils anzugucken. Darum, das war mir auch recht wichtig, das in dem Buch mit aufzunehmen, also um das halt noch immer so ein bisschen anzuschauen, was da genau passiert. Und gleichzeitig würde ich aber auch immer so ein bisschen dieses Misstrauen hochhalten, also diese unglaubliche Abneigung gegen diese Begriffe Frau und Weiblichkeit und bei lesbisch sein hat man die ja auch zum Teil und da halt zu gucken, warum ist das so, also was ist da die Last oder die Bedrückung, die halt eben viele Feministen dazu bringt zu sagen, es ist für mich ein befreiender Akt zu sagen, ich bin keine Frau oder mein Pronomen ist nicht sie, sondern er oder irgendwas anderes, um da halt so eine bestimmte Freiheit reinzubringen. Also was ist da das Bedürfnis dahinter? Wie kann das sein, dass Frausein halt so als so unpassend für sich selber empfunden wird, dass halt dieser Weg gewählt wird, der zum Teil halt immer auch dann ein Ausweichen mit der Auseinandersetzung ist, was ist. Also warum ist das Frausein halt so kränkend? Oder was sind die Sachen, die mir als Denkende, als kritische Person widersprechen, die ich im Widerspruch zu meinem Ich empfinde und die weiblich konnotiert sind? Warum passt es nicht zusammen? Warum tun sich da diese Widersprüche auf? Und ich meine also überhaupt nicht, um die Identität von zum Beispiel Transfrauen anzugreifen, aber da tut sich ein bestimmter Widerspruch auf, den ich auch theoretisch nicht ausbügeln kann, sondern der einfach da ist, dass das halt auch passieren muss, da eine Arbeit zu leisten, die dieser Widerwillen oder die Abwehr von Weiblichkeit im Patriarchat, dass man die immer auf dem Schirm behalten muss und weil die halt selbst einfach ein misogynes Element ist, dass man halt gegen sich selbst und gegen andere Frauen richtet.